Achtung, Achtung, dies ist eine Übung. Also, ich wünsche euch kein frohes Fest und keinen guten Rutsch ins neue Jahr. Weder werde ich zum Geburtstag gratulieren, noch jemanden zur silbernen Hochzeit beglückwünschen. Ich habe mir auch vorgenommen, keine öden, überflüssigen Komplimente auszuteilen und nur zu lachen, wenn es angebracht ist. Ferner werde ich keine Geschenke austeilen oder jemanden grüßen. Ich werde keinen Namen nennen und kein Danke oder Bitte. Ausdruckslos und starr sitze ich auf meinem Weinfass und harre der Dinge und warte tatsächlich auf ein Wunder. Vielleicht begünstigt diese Haltung ja, dass es wirklich geschieht. Das Freisenderkombinat auf 93,0 MHz und 101,4 im Kabel. Und zwar mit der Frühstückssendung Das Brett. Und was ihr eben hörtet, war Kommando Sonnenmilch von ihrer, wie ich finde, weiterhin großartigen Platte. Der Specht baut keine Häuser mehr mit dem Stück Weinfass. Und das war gleichzeitig der erste Beitrag zu unserem heutigen Klangfarbenmotto. Und das Klangfarbenmotto lautet Rotwein. Und zu diesem Klangfarbenmotto hört ihr gleich das nächste Stück, was, finde ich, um mal so einen ersten Aspekt zu nennen, der mir bei Rotwein einfällt, sowas doch ziemlich Schweres irgendwie hat im Vergleich, wenn man das jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zu Sekt oder sowas setzt. Und auch ziemlich schwer ist das nächste Stück, was ihr hört, und zwar von der ersten Platte von Editors, das Stück All Sparks. We'll be right back. soweit Musik in Rotwein. Und bevor wir gleich im engeren Sinne inhaltlich einsteigen mit unserem heutigen ernsthaften Brett von 4 Stunden, hört ihr noch ein drittes Stück in Rotwein. Mir ist das beim Raussuchen von Musik vor der Sendung auch so, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie dir gegangen, dass es viel darum geht, was für Effekte Rotwein hat, was für eine Stimmung man Rotwein trinkt oder in welcher man danach ist. Und ich habe relativ wenig damit anfangen können, wo das explizit thematisch wird, zum Beispiel im Titel. Und ein Stück, wo das zumindest doch ein wenig so ist, habe ich dann doch gefunden. Das Stück hört ihr jetzt. Das kommt von At Swim Two Birds und heißt Wine Destroys the Memory. They say wine destroys the memory. What stupid fool wrote that when it brings your face within an inch of me? I'll raise my glass to them. They say cigarettes destroy the heart. You've taken care of that with your eyes so far away. I'll just take a blast and relax. Thank you. At Swim, Two Birds. Ja, ein bisschen ähnlich. Teilweise vielleicht wie die Editors, etwas weniger hymnisch und etwas schwerer zum Klangfarbenmotto Rotwein unserer heutigen Brettsendung. Ja, jedenfalls so im Gesang, so diesen tiefen Gesang, der scheint ganz gut zu passen zu Rotwein. Habe ich den Eindruck. Ja. Im engeren Sinne inhaltlich geht es heute um Grenzregime, um Migration, um Border Disturbance Technologies und Electronic Civil Disobedience, also elektronischen zivilen Ungehorsam. Es geht um ein längeres Interview, das wir euch zu Gehör bringen wollen, mit Ricardo Dominguez. Der war Mitglied des Critical Art Ensembles und ist Mitglied des Electronic Disturbance Theaters und macht ein Projekt derzeit an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze, das sich nennt Transborder Immigrant Tool. Und wir haben dazu einen Studiogast, der das Interview geführt hat, und den begrüßen wir jetzt ganz herzlich hier heute Morgen im Studio. Guten Morgen, Olli. Guten Morgen. Ja. Du hast das Interview geführt. Wir würden gerne einsteigen mit der Frage, in welchem Kontext ist es dazu gekommen? Also wir haben dich ja als Experten eingeladen und ja, das Interview ist Teil einer längeren Forschungsarbeit, in der ich mich mit mobilen Medien, sozialen Bewegungen, Überwachung und auch Hackern beschäftige. Die These ist so ein bisschen, dass mobile Medien, also das, was man irgendwie an in sozusagen, also das, was man da handhält davon, sind dann die Handys oder die tragbaren Computer, interessanter werden, auch für politische Zwecke interessanter werden. Auf der anderen Seite ist aber ein wachsendes Regime der Überwachung gibt, eine Regulierung dieser Geräte. Und in dieser Ambivalenz geht es darum, ein wenig auszuloten, was sind sozusagen die Momente des Empowerment, der sinnvollen Nutzung, und was sind die Momente der Gefahren davon. Ich habe eine lange Forschungsreise gemacht, habe da 50 Interviews gemacht, bin in verschiedenen Ländern gewesen, mit vielen Leuten geredet, es waren qualitative Interviews, und bin nun seit November zurück, werte die gerade aus, und das Interview mit Ricardo ist eben auch Teil dieser Forschungsreise gewesen. Ricardos Interview sticht ein wenig heraus im Ganzen, denn er nimmt da einen Sonderplatz ein. Also er beschäftigt sich ja schon seit den späten 80ern mit den Fragen, wie kann man eigentlich mit Computern und Politik umgehen, welche politischen Ziele können damit verfolgt werden, das auszuloten, darum drehen sich seine Aktivitäten schon nun seit 20 Jahren oder so. Er ist sowas wie auch eine Legende der frühen Überlegungen zu dem Thema. Er hat zusammen mit dem Electronic Disturbance Theater und dem Critical Art Ensemble bereits in der ersten Hälfte der 90er zwei Bücher verfasst. Das eine davon heißt auch The Electronic Disturbance und das andere heißt Electronic Civil Disobedience, und hat dort sozusagen theoretisch ausgearbeitet, um was es daran gehen könnte. Die Praxis dazu folgte allerdings dann erst in der zweiten Hälfte der 90er in mehreren Versuchen sozusagen. Und das Interessante ist, dass er nun seit ein paar Jahren eben mit einer 14-jährigen politischen Praxis nun eine Professur bekommen hat, ohne eigentlich einen akademischen Abschluss zu besitzen. In einem anderen Interview sagt er so schön, 14 Jahre politische Praxis ist dann vielleicht auch gleichwertig mit einer Promotion. Da ist er nun gelandet an der University of California in San Diego, also direkt an der Grenze nach Tijuana, also zwischen USA und Mexiko. Und ist anscheinend in einer sehr, schien mir so, würde man sagen, luxuriösen Position. Also er hat ein eigenes Labor, in dem er mit Kolleginnen und Kollegen diverse Projekte entwickelt. Und spannend zum Beispiel auch, dass er also, das werden wir auch gleich hören, wenn man nun bei ihm studiert, tatsächlich auch Electronic Civil Disobedience studieren kann. Und zwar nicht nur darüber zu reden, was das sein könnte oder was das mal war, sondern dass eben tatsächlich auch eine Praxis dann an der Uni dort betrieben wird, die sich eben konkret darin ausdrückt, dass mit den Supercomputern der University auch dann eben Rechner, die politisch zu bekämpfen sind, angegriffen werden. Also ein sehr radikales Programm, was erstmal überrascht, wenn man sich die Forschungslandschaft generell und in den USA besonders anschaut. Ja, also weiß aber auch, dass man vielleicht vorsichtig sein muss mit Bewertungen von Universitäten. Da passiert dann doch mal was Spannendes. Wir wollen ja das vielleicht, um unser Vorgehen den Hörerinnen und Hörern etwas transparent zu machen, in den kommenden Stunden dieses Interview euch zu Gehör bringen. Und das Interview selber ist auf Englisch geführt worden und wir wollen versuchen, wir werden das jetzt nicht Stück für Stück übersetzen, aber wollen versuchen, jeweils vor und nach den gespielten Interviewpassagen grob zusammenzufassen, worum es da geht, und wollen auch versuchen, so ein paar Voraussetzungen, ein paar zumindest einzuholen, und um damit dann direkt mal anzufangen, bevor wir gleich einsteigen mit dem ersten Teil des Interviews, magst du kurz was dazu sagen, was ist das Critical Art Ensemble, von dem Ricardo Dominguez Teil war, und was ist das Electronic Disturbance Theater, was ja zwei unterschiedliche Gruppen sind? Das Critical Art Ensemble ist eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die ich glaube seit den 80ern bereits zusammenarbeiten und sich mit Technologien beschäftigen, aus einer linksradikalen Perspektive. In den frühen 90ern ging es stark um die Frage des Internets, der Computer. Darauf folgte eine Zeit, wo es um Biotechnologien ging. Und wie auch Ricardo dann gleich sagt, kümmert er sich jetzt noch weiterhin um eine Nanotechnologie-Kritik. Das Interessante an den Projekten ist, also die das Critical Art Ensemble gemacht hat und auch weiterhin macht, dass auf der einen Seite sie also in einem Kunstkontext stattfinden, also sie stellen regelmäßig aus in großen Museen, werden eingeladen auf der ganzen Welt, waren auch schon in Hamburg. Und auf der anderen Seite es immer darum geht, das, was eben diese neuen großen Technologien sind, die sozusagen aus einer Amateursperspektive erfahrbar und machbar zu machen. Also im Rahmen von Computertechnologien ist das vielleicht noch relativ einleuchtend machbar. Bei Biotechnologie wird es dann natürlich schon happiger. Also sozusagen die Forderung, dass wir jetzt alle unser Biotechnologielabor im Keller haben oder so, erscheint erstmal etwas abwegig. Dennoch wird eben versucht zu sagen, dass es eben keine reinen Expertendiskurse sind, um die es da geht, dass es von Macht durchsetzte wichtige Diskurse sind und dass es schon darum geht, aus einer Praxis heraus auch eine Skepsis dazu zu entwickeln. Und das sind so die, würde ich sagen, groben Linien der Projekte vom Critical Art Ensemble. Vielleicht sollten wir noch kurz anmerken, so vom Sendungskonzept her, dass wir das aufgeteilt haben in zwei Blöcke. Die ersten beiden Stunden werden sich thematisch eher sozusagen um den größeren Kontext der Electronic Civil Disobedience, der Geschichte davon und all den Projekten, die das Critical Art Ensemble gemacht hat, und solchen Fragen widmen, auch der Frage, wie man in einer Universität arbeiten kann. Während der zweite Block in Stunde 3 und 4 konkreter sich mit dem Transborder Immigrant Tool beschäftigt, was sozusagen das aktuellste Projekt von Ricardo und seinen Kolleginnen und Kollegen ist, was derzeit auch in den USA für relativ viel Wirbel sorgt. Ich habe jetzt nochmal mir die Webseite angeschaut und es ist schon erstaunlich. Also es ist ein Medienthema in den USA. Es wird skandalisiert, vor allem von Konservativen und Rechten, wird versucht, das zu bekämpfen. Und genau das ist auch ein Ziel, was die Projekte von Ricardo begleitet, den Diskurs aufzumischen, da neue Marker zu setzen und Sachen auszuloten. Also wenn er jetzt da politisch bekämpft wird, dann ist das eigentlich ein Erfolg und kein Misserfolg sozusagen. Das liegt also voll auf der Linie. Also gut, also das Transport Immigrant Tool wäre dann eben für Stunde 3 und 4 der Sendung das Thema. Und jetzt geht es erstmal um den größeren Kontext. Und ich habe ihn das Erste, was wir jetzt hören, da habe ich ihn einfach gefragt, was machst du eigentlich gerade? Well, at this particular time, 2009, I am an associate professor at University of California, San Diego. I'm a principal investigator at CalIT2, California Information Technology 2, which is a new edge laboratory that started in 2004. Mm-hmm. It's 3,000 engineers, scientists, and artists working in a transdisciplinary way, and I run a laboratory there called Bang Lab. And as an associate professor, I'm part of the visual arts and new media component, along with people like Lev Menovich, Amy Alexander, Jordan Crandall. Anyway, it's a fairly large new media visual arts. I teach new media to undergraduates and graduates. Electronic civil disobedience theory and practice is part of the core regime. And the other is performative matrix, that is the use of hybrid technologies and performance. So that's what I do in that department. At Bang Lab, I have a group of researchers, and the trajectories of the laboratory are in three directions. One is electronic civil disobedience, hacktivism theory and practice. We use UCSD supercomputers to do actions against governments or groups, say like the Minutemen. We did actions against the French government in support of the students a few years ago. The Mexican government in terms of, say, Antenco and their actions there. We've done actions against the UC system in terms of their support of military. So also a part of institutional critique. Mm-hmm. So I train my researchers into what is electronic civil disobedience, what are the way that electronic disturbance theater has established it, right? Mm-hmm. And expand the question in terms of practice itself. Mm-hmm. The other area of research is border disturbance technologies. Mm-hmm. We are there at San Diego, Tijuana, on border. So the question that I put to my researchers is, what sort of technologies can we develop to intervene within the emerging technologies of the hard border, both virtual and real, that are being established? And the Transborder Immigrant Tool is one of the projects that has come out of that. And then the last area is more my personal research that started in the 80s, is the question of intervening into what I call particle capitalism or nanotechnology-driven capitalism. I started reading The Engines of Creation and the Coming Era of Nanotechnology in 85. And so, like a lot of critical art ensemble, we really viewed the 90s as a staging ground for the emergence of virtual capitalism, intervening there with electronic civil disobedience. Midway through the 90s, genetic capitalism emerging, and of course, biotactics being the intervention. We got that out of the ACT UP movement, community research initiatives that we had contact with in the 80s. And for me, at the end of the 90s, particle capitalism, nanotechnology driven, needed to be focused on. And so the main area of my research is nanotoxicology, which is especially in the area of post-contemporary end user products that are being sold on the market right now that contain nanocarbon 60, nanocarbon 90, but of course they aren't telling you. There's no regulations, and the little bit of toxicology has been done. The animals die extremely quickly. Agglutination in the lymph nodes, in the tendrils, and in the brain. Wrappers, say McDonald wrappers, have nanocarbon 60, nanosilver, sorry, fabrics, all sorts of stuff. So that's the other area that I do the research in. And so that's where I am right now in 2009. But I have to say, I don't have any history of degrees or research. So I basically come from history of action, tactical media, art, and historical. Ja, how can you honestly say that you are content with me? Das war von der ganz großartigen Platte To Bury Within the Sound von Engine Down, das Stück Intent to Pacify zu unserem heutigen Klangfarben-Motto Rotwein. Platte ist übrigens auch in so einem etwas dunkleren Rot gehalten, nicht unbedingt genau Rotwein, aber geht schon so in die Richtung. Ja, passt schon. Und die ganze Platte hat auch, finde ich, so diesen, naja, dieses, diese Schwere, diese Atmosphäre, die man jetzt in dem Lied eben gerade auch gehört hat. Also ich glaube, da kann man ganz gut Rotwein dazu trinken, wenn man die Platte hört. Bemerkenswert, dass wir gerade eine Frühstückssendung machen. Also das ist ja jedem und jeder irgendwie anheimgestellt, aber das würde wahrscheinlich jetzt zu einer Sendung, die irgendwie nachts läuft oder abends oder wann auch immer, also was womöglich bei einigen irgendwie noch besser passen, irgendwie das dann womöglich auch noch direkter auszuprobieren. Das stimmt. Aber feel free. Wir kommen zurück zu dem Interview mit Ricardo Dominguez, dessen ersten Teil ihr gerade gehört habt. Und bevor wir mit dem nächsten Teil weitermachen, würden wir gerne mit Olli, unserem Studiogast, ein bisschen was noch nachreichen, vielleicht andiskutieren zu dem, was wir gerade gehört haben. Vielleicht als Einstieg nochmal zu den verschiedenen Namen, Institutionen, Bezeichnungen und so weiter, mit denen er da um sich geworfen hat. Critical Art Ensemble hatten wir geklärt. Magst du noch kurz was dazu sagen, was im Unterschied dazu jetzt wiederum das Electronic Disturbance Theater ist, in dem er ja offensichtlich noch organisiert ist? Ja, das fiel vorhin runter. Das Electronic Disturbance Theater, das ist ebenfalls ein Künstlerinnenzusammenhang, der, soweit ich weiß, ungefähr seit 94 aktiv ist und einen starken Bezug nimmt auf den Zapatismus, in die Bewegung in Chiapas. Es ist also, zunächst mal muss man sehen, also das Wort Theater, was da drin steckt, das steht da nicht nur so, das hat auch eine Bedeutung. Ricardo hat selbst ja Theater studiert, hat auch eine Ausbildung als Schauspieler und betrachtet vieles auch er bezeichnet es immer als die Performative Matrix, also ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Es geht darin, also eine Störung zu erzeugen im symbolischen Raum, so würde ich das erstmal irgendwie kurz fassen. Und konkret jetzt mit Electronic Disturbance Theater, das muss man im historischen Kontext dann auch erstmal sehen, also 94, da war sowas wie Internet noch in der Startphase. Das Interessante an den Zapatistas war ja, dass die Kommunikation, die gewählt haben, die Arten und Weisen, sich mit der Welt zu verständigen, eben sehr stark über das Internet lief. Das war eigentlich das allererste Mal so für eine größere soziale Bewegung. Eben ganz bewusst auf dezentrale Kommunikationsstrukturen gesetzt wurde, verschiedene Knoten benutzt wurden, auch im Verbund mit eben vielen kritischen Künstlern und Aktivisten. Auch das Projekt The Thing, was sie ja gleich noch, oder was hier auch eine Rolle spielt, was aus New York kommt, spielt eine Rolle hierin, wo sich eben kritische Künstlerinnen und Künstler relativ früh damit auseinandergesetzt haben, okay, wir können jetzt über das Internet kommunizieren, wir können archivieren und dokumentieren, aber was kann man denn eigentlich noch damit machen? Und das Electronic Disturbance Theater hat immer wieder versucht, Praxen zu testen, die im virtuellen, im Cyberspace oder wie man es auch immer nennen mag, direkte Störungen erzeugt, das Störung des neoliberalen Kapitalflusses, Störung der Diskurse, Störung der Aufmerksamkeiten. Und im Verbund mit den Zapatistas damals ging es eben auch ganz stark darum, sich nicht auf die Massenmedien alleine zu stützen oder genau die eigentlich zu umgehen und die Botschaften von zum Beispiel Subkommandante Marcos, dass die eben ungefiltert und in voller Länge all die Leute erreichen, die sie erreichen sollten. Also es handelt sich eher um eine, also ein dezidierter im symbolischen Raum angeordnete performanceartige Sache bei dem Electronic Disturbance Theater im Unterschied zum Critical Art Ensemble, das tatsächlich sich stärker auf einzelne Technologien kapriziert als Untersuchungsgegenstand. Vielleicht noch kurz, also er hat ja hier jetzt ja sehr viel in extrem stichpunktartiger Weise runtergerattert. Das ist auch erstmal ein echtes Brett, glaube ich. Besonders, wenn man nun irgendwie in den Themen nicht so drinsteckt. Ich glaube, wichtig ist es nochmal, also wir haben ja nun auch ein bisschen Zeit, da kann man auch ein bisschen reden, nochmal ganz runterzubrechen. Also was ist eigentlich die grundsätzliche Frage? Die Frage ist nämlich, sowas wie Internet ist ja nicht nur eine technologische Infrastruktur, es ist ja auch eine gesellschaftliche Aushandlung, die darin stattfindet. Und sozusagen der Grundimpuls ist halt einfach zu sagen, okay, lasst uns doch mal schauen, wie wir eben bestimmte politische Fragen im Internet artikulieren können und auch Effekte zeitigen können damit. Also das ist sozusagen der Grundimpuls der ganzen Praxis der letzten 20 Jahre. Nanotechnologie, was er kurz erwähnte, was für ihn der Particle Capitalism ist, das streifen wir, glaube ich, nur kurz. Also ich wäre jetzt auch nicht der richtige Experte für. Also nur Nanotechnologie, ganz salopp gesagt, ist ein sehr weicher, umgekehrter Begriff. Also bezeichnet eigentlich erstmal nur die Beschäftigung mit Partikeln im Nanobereich, also Millimeter, ich glaube Mikrometer, dann kommt Nanometer, bezeichnet eigentlich gar nichts, welche Partikel und welche Anwendungen. Also werden dann eben auch sehr viele Technologien eigentlich unter diesem Begriff versammelt. Und das erstaunlich ist halt, dass weltweit eigentlich keine Regulierung dazu existieren, dass sozusagen die Laborversuche nicht stattfinden, sondern gleich in vivo in der Welt stattfinden. Und es ist auch meiner Meinung nach, also ich wüsste jetzt nicht, dass es nun viele Menschen gibt, die sich kritisch damit beschäftigen. Im Unterschied zur Biotechnologie, das wurde ja kritisch verankert in der Öffentlichkeit. Und er redet nun konkret davon, dass also zum Beispiel die Verpackung, die Wrappers bei McDonald's, ich glaube, das sind einfach die Folien, in denen die Cheeseburger und Hamburger eingewickelt sind, eben innen eine Beschichtung haben aus Nanocarbon 90 Partikeln. Kritische Nachfragen, was das jetzt ist, übergehen wir mal. Und es also hier er davon ausgeht, dass es ein Gesundheitsrisiko gibt, was aber eben nicht evaluiert wird. Das sind Tierversuchen eben, die Tiere sehr schnell sterben mit verschiedenen, im Kontakt mit verschiedenen nanotechnologischen Produkten. Und er anscheinend eben im Rahmen des Bang Labs da eine konkrete Forschung zu betreibt. Aber vielleicht kannst du zumindest ganz kurz was dazu sagen, warum überhaupt Nanotechnologie bei solchen Produkten verwendet wird, was eigentlich die Idee dahinter ist. Jetzt zum Beispiel, soweit ich weiß, gibt es ja Beispiel Versuche oder Überlegungen oder teilweise wird das, glaube ich, auch schon gemacht, in Kleidung zum Beispiel sowas einzubauen. Und wo dann die Frage ist, ob man dann möglicherweise, also vielleicht kannst du einfach was mehr zu sagen, als ich darüber Die Anwendungsfelder weiß. Sind extrem vielseitig. Also eines, was womit wir jeden Sommer in Kontakt kommen, ist Sonnenmilch. Also wenn man sich jetzt hier irgendwie so ein normales Sonnenmilchprodukt kauft, dann sind da eben Nanopartikel inzwischen drin, die einfach sozusagen anscheinend irgendwie eine günstigere Schutzwirkung produzieren. Aber es ist eben ungeklärt, was eigentlich damit passiert, wenn diese Nanopartikel in den Organismus aufgenommen werden, wie die sich im Organismus verhalten und was der Organismus letztlich damit macht. Anderes Beispiel sind Lacke, gerade Autolacke werden immer mehr auch in dieser Technologie gefertigt. Da geht es dann, glaube ich, darum, dass irgendwie Dreck und Schmutz nicht so leicht haften bleibt. Also es geht irgendwie um eine in dem Fall praktisch um so eine Art von Hygienewaren. Nächster Punkt wäre dann einfach nochmal zu sagen, also jetzt, denn das ist, glaube ich, ein bisschen auch Schwerpunkt der Beschäftigung von Ricardo gewesen, die Electronic Civil Disobedience. Da kommt es auch später dann nochmal zum Interview, aber nochmal vorweg und weil es eben auch schon anklang. Also elektronischer ziviler Ungehorsam, das muss man erstmal sehen. Also ziviler Ungehorsam ist ja eine Praxis des Widerstandes, historisch lange bekannt. Beispiel Indien. Ein Land hat sich von seinen Herrschern, seinen Kolonialherrschern befreit, im Wesentlichen durch zivilen Ungehorsam. Gandhi als Beispiel dafür ist eine Praxis, die friedlich ist, die also keine Gewalt anwendet, aber letztlich fordert, dass man, wenn man zum Beispiel eine Blockade macht, auch durchaus seinen Körper zur Verfügung stellt. Der wird dann eben unter Umständen von der Polizei eben malträtiert, wird weggetragen. Also das ist nichts, was irgendwie harmlos ist, aber es ist eben, es gibt keine Gewalt von zivilen Ungehorsam selber aus. Das ist sozusagen das ideologische Motiv davon. Hat auch in den USA eine lange Tradition. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, von wann er genau ist, von Thoreau, den Text Ziviler Ungehorsam, der sozusagen der erste Text war, der diesen Titel trug. Das war aus dem 19. Jahrhundert noch, wenn ich mich nicht irre. Und nun ist halt die Frage, inwieweit es sowas wie elektronischen zivilen Ungehorsam geben kann und was das eben sein könnte. Und es gab, um da mal ein Beispiel anzuführen, es gab, wann war das denn? Ich glaube 2000 vielleicht ungefähr, gab es ja die Deportation Class Kampagne. Da ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass viele Flugunternehmen, Lufthansa zum Beispiel, Flüge durchführt, in denen Menschen abgeschoben werden gegen ihren Willen geflogen werden. Und die Deportation Class, so wie diese Class getauft wurde, die Kampagne wollte eben auch mit Mitteln des elektronischen zivilen Ungehorsams hier einen Protest erreichen. Konkret sah das damals in dem Beispiel so aus, dass man also von zu Hause am Rechner des Unternehmens eben abfragte, eine Abfrage startete. Und natürlich, dafür sind Server letztlich da, dass sie Anfragen beantworten. Das Ding ist eben, dass, wenn es davon sehr viele gibt, dass irgendwann jeder Server in die Knie geht. Das nennt sich ein Denial of Service. Und diese Form nennt sich eine Denial-of-Service-Attacke dann. Spezifischer dann noch eine Distributed Denial-of-Service-Attacke, weil sie eben verteilt auf verschiedenen Orten stattfindet. Und die Frage war eben, inwieweit kann sowas wie eine Blockade-Taktik in der realen Welt, also auch, man denkt jetzt an Anti-Atom, ans Wendland, wie kann sowas eben auch im Netz stattfinden? Und deshalb wurde eben diese Praxis erstmal theoretisch entwickelt und praktisch ausprobiert, wurde Electronic Civil Disobedience getauft. Stecken auch Probleme drin, denn zum Beispiel sowas wie die ganze Sozialität, die man hat, wenn man eben gemeinsam auf der Straße sitzt und blockiert, die geht natürlich flöten. Das ist auch was, wo ich sagen würde, dass diese Übertragung Probleme hat. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch, und das muss man wieder historisch sehen, zweite Hälfte der 90er, wo das irgendwie Thema dann war, geht es auch ganz stark darum auszuloten, was ist eigentlich der elektronische Raum? Ist das ein öffentlicher Raum? Kann man dort eben auch politische Formen ausprobieren? Ist das, ein umkämpfter Raum? Und letztlich führten auch viele der Aktionen zu interessanten Rechtsprechungen. Also die Deportation Class Kampagne wurde ja dann am Landgericht Frankfurt verhandelt. Es ging um die Frage, ob das nun kriminell war oder nicht. In der ersten Instanz wurden die Aktivistinnen und Aktivisten verurteilt. Dann wurden sie eigentlich in der zweiten Instanz freigesprochen. Denn das erstaunliche Urteil lautete, es handelte sich eben nicht um ein Verbrechen oder wie auch immer, sondern eben um eine politische Ausdrucksform, die legitim ist. Und das ist halt auch eine Fragestellung, die Ricardos Forschung durchzieht. Also auszuloten, also diskursive Räume auszuloten und darin Marker zu setzen, Punkte zu setzen, die zum Beispiel eine Rechtsprechung erzwingen und klar machen, ist es jetzt zum Beispiel Cyberterrorism oder ist es eben kein Cyberterrorism. Das so nochmal zum elektronischen zivilen Ungehorsam. Dann machen wir einfach weiter. Die nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, ich war ja dann so ein bisschen baff, dass das alles an der Uni möglich ist, was er da macht. und habe ihn dann einfach ein wenig nach den Strukturen der Uni gefragt und das geht jetzt ab. Well, I mean, UC is a very large, massive public university. It's under duress and being attacked right now by neoliberalism and privatization. So, I mean, the visual arts department is a product of a public university, right? State funds. Cal IT2 is hybrid. It was funded by a grant of something like $500 million at the end of the 90s by the state of California. And there are two Cal IT2s. One is at UCSD and the other's at Irvine, right up the street, right? So it's two twin laboratories. And I suppose like MIT, they're hoping to get funding from, say they're talking right now to the Indian government to establish a bridge between research paradigms. And I would imagine, I'm not sure they've gotten it, that they want, I don't know, grant from Nokia, money from the National Science Foundation is coming in. So I think it's hybrid. They're seeking kind of private and governmental grants, but primarily at this point, I mean, they only started in 2004. It's still very much public. Dass die Ausführung zur Frage, was eigentlich, wie die Institution, in der er arbeitet, aufgestellt ist. Als nächstes ging es darum, was bedeutet das eigentlich, wenn man nun in einer Institution arbeitet? Was heißt es, wenn man eigentlich jahrelang Aktivist war und sich außerhalb der Institution bewegt hat und nun plötzlich eben als Professor dort legitimiert wird, das weiterzumachen? Also das sind schon schwierige Fragen. Well, I mean, UC is a very large, massive public university. It's under duress and being attacked right now by neoliberalism. Das war jetzt die falsche Stelle. Einen kleinen Moment. Das ist jetzt doof. Ja, das freie Senderkombinat auf 93,0 und 101,4 im Kabel. Die automatische Pausen-Station-ID-Durchsage hat sich gerade eingeschaltet. Ich hab's. Okay. Und es geht jetzt weiter mit dem Interview mit Ricardo Dominguez. Nee, wieder nicht. Ich muss mal erstmal dieses. Okay. Gut, wir haben noch ein kleines technisches Problem. Nachdem es eben ging um die Frage, wie die University of California und dieses Cal IT2, das Institut, in dem er da arbeitet und darin sein Bang Lab betreibt, eigentlich finanziert wird, geht es jetzt gleich weiter mit der Frage, wie eigentlich so eine Anrufung durch eine Institution, in dem Fall eine Universität, für jemanden, der eigentlich aus dem politischen Aktivismus kommt, sich auswirkt. And at this particular juncture, one of the core questions is, what does it mean to be interpolated into an institution? What had been kind of an exterior, street bound? I mean, the activism and artivism and hacktivismo that I participated in were non-institutionally supported. I mean, you know, the thing was an infrastructure created by Wolfgang, and we certainly weren't making profits or anything of that sort. It was a sustainable economy of culture that we had, that Wolfgang had deep vision as an artist to create infrastructure as a social sculpture. And so, you know, in 2004, to become a professor, to be given a large scale kind of investment of, you know, I'm still questioning to what degree now those kind of 80s, 90s, what value is there in interpolation into the system, legitimation, if you will? And to what degree can one intervene in terms of institutional critique within that structure? And to what degree can I strategically then think out in a clear way? Yeah, at this point, the sites of intervention or goals of the work is to take into account the histories that I have participated in to what degree they can be pedagogically transferred mm-hmm. within an institutional frame, what is to be learned from that, and to what degree can intervention be amplified or disturbance be amplified via these sort of institutional frames and those sort of questions. And again, a lot of the issues are quite similar, interventions into global capital, interventions into the borders established against the flow of labor as opposed to the flow of commodities, right, especially on the border, interventions into the definition and use of technologies at the edge. Die nächste Frage, und danach werden wir auch wieder ein wenig über das reden, was hier alles über den Äther lief, habe ich einfach nochmal gefragt, was hat er in der letzten Zeit gemacht, wie sieht die Fortsetzung von Electronic Civil Disobedience aus? In the last few years, you know, a continuation of electronic civil disobedience that we've done in a wide variety of actions. As I said, we did it against the French government during the student movement against the, what was it, the CC, can't remember the title. They were trying to raise the cost and of the university systems. And we did actions against the Mexican government over their abuse of Antenco, which was a situation in Mexico where people were resisting the creation of a massive airport. And so communities responded quite strongly around it. The other were protests against the what we call 5 years of upgrade war, of upgrading the war, especially around nanotechnology. So we did actions against the UC system and corporations that the UC system works with in terms of nanotechnology. And so it was really, that was the focus, and we've done several others. We did actions against the Minutemen, against their websites. Minutemen are a group of kind of hyper-patriot races, I don't know, all sorts of stuff, who cover the border to try to stop the immigrants from coming. He's gone, farewell, dear ghost. You took a piece of mine.